Schwimmt es ein, bis es manche dazu treibt, mit einer Unterschrift verlieren sie das, was ihnen noch bleibt. Abhängigkeit ist programmiert und verhandeln lässt sich nicht. Alles aus Abgier, was auch immer es verspricht. Niemals, niemals werde ich auf diese Seite gehen. Niemals vergesse ich, dass sie die Wahrheit für sich sehen. Und bis zum letzten Atemzug werd ich dagegen sein. Niemals lass ich mich darauf ein. Und wo sie angekommen sind, gibt es keine Skrupel mehr, sie zu verachten fällt mir nicht schwer. Niemals, niemals werde ich auf diese Seite gehen. Niemals vergesse ich, dass sie die Wahrheit für sich drehen. Und bis zum letzten Atemzug werd ich dagegen sein. Niemals lass ich mich darauf ein.